1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer offenen und freien Themensendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, dann müsst ihr diese Nummer hier wählen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Cindy. Hallo Cindy. Hallo. 26 Jahre alt. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Ja, um was geht's? Ja, und zwar geht's um meine Kindheit. Ja. Ich habe eine sehr, sehr schreckliche Kindheit hinter mir. Also erzähl mal ein bisschen. Ich bin von meiner Mutter geschlagen worden und von meinem Stiefvater. Mhm. Ja, und also meine Mutter hat mich mit 16 gekriegt und eigentlich habe ich immer das Gefühl gehabt, dass sie mich nie gewollt hat. Mhm. Dass die mich immer abgelehnt hat. Ich war immer das ungeliebte Kind. Es gab nie das Gefühl, mal ja, eine Zärtlichkeit, eine Innigkeit zwischen dir und deiner Mutter. Nein, nein. Nie? Nie. Auch als ganz kleines Kind hat sie dich nicht mal irgendwie in den Arm genommen, gestreichelt oder sowas? Nein, nein. Niemals, niemals. Also es war auch nicht, dass mal Geburtstag gefeiert wurde oder... Kein Kindergeburtstag? Nein, um Gottes Willen, nein. Ja. Wie war es Weihnachten? Auch nicht, also... Das gab's Geschenke? Ja, schon, aber eben das war dann so das Nötigste, wie Socken und Unterwäsche und... Mhm. Das war nicht, dass da großartig Liebe und wir machen jetzt Friede, Freude, feines Weihnachten und... Ja. Gab es noch Geschwister? Ja, also ich habe eigentlich noch 4 Geschwister, und die eben auch mit betroffen war, meine jüngere Schwester ist eigentlich der Jüngere, die hat meine Mutter meine Mutter hat die mit 17 gekriegt und wir beide waren eben diejenigen, die schwarzen Schafe. Achso, und die anderen Kinder waren dann eher gewollt und... Ja, die waren von meinem Stiefvater und die waren dann auch gewollt, aber wir beiden waren die schwarzen Schafe. Ja. Also Gewalttätigkeiten, das hast du gerade angedeutet, gab es. Was war das Schlimmste in dieser Kindheit? Ja, also es war noch nicht mal so die Gewalt, obwohl wir mit allen möglichen Gegenständen auch geschlagen wurden. Aber es war eher so die emotionale Gewalt, dass uns jeden Tag erzählt worden ist, dass wir wertlos sind, dass wir nutzlos sind. Hm. Und dass wir eigentlich froh wären, dass wir, wenn wir nicht da wären. Also es wurde uns auch mit 9 Jahren erzählt, ihr fliegt mit 18 raus und ihr landet ja sowieso nur auf dem Strich und... Ja. Wie schlimm, wenn ich stelle mir gerade vor, wenn man so als Kind so etwas von den Eltern, von der Mutter gesagt bekommt. Das ist ja eine Katastrophe eigentlich. Ja. Mhm. Ja. Wie lange warst du dann in deinem Elternhaus? Ich bin dann mit 13 zu meinen Großeltern gezogen. Da wurde mir dann gesagt, irgendwann mit 13, entweder du gehst ins Heim oder du gehst bei Oma und Opa. Mhm. Und da bin ich dann mal zu meinen Großeltern. Ich bin denen auch völlig dankbar, also wirklich dankbar. Ich habe da wirklich noch ein paar wirklich schöne Jahre erlebt. Mhm. Und das war das wirklich krasse Gegenteil zu meinen Eltern. Hatten die das denn vorher mitbekommen, dass es bei euch zu Hause so schlimm abgeht? Ja, das war immer mal. Also ich bin ja auch so die ersten paar Monate mal bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil die ja den Vormund für mich hatten. Ach so. Und das war dann immer so ein Hin und Her, weil die hat mich dann auch, meine Mutter hat mich dann auch mal im Winter mitten in der Nacht im Nachthemd vor meinen Großeltern ihrer Tür abgestellt und hat einfach geklingelt und ist wieder weggegangen, einfach abgehauen. Und dann hat sie mich ein paar Monate später wieder geholt und ja, mit 13 bin ich dann endgültig ausgezogen. Und dann auch nie wieder zurückgegangen? Nein. Nee. Nochmal eine Frage zu der körperlichen Gewalt. Du sagtest gerade, dass die psychische Gewalt eigentlich schlimmer war für dich. Ja, ja. Dennoch die Frage, ging die Gewalt so weit, dass du verletzt warst auch manchmal? Ja, also es war schon, also ich kann mich an etliche Gegenstände erinnern, mit Kleiderbügeln, mit Schuhanziehern, mit Schuhen. Mhm. Meine Schwester, die war von meiner Schwester, die wurde mit einem Feuerhaken misshandelt und die hat auch jetzt eine Wirbelsäulendefekt davongetragen, was jetzt auch erst Jahre später erfahren, also sehr Jahre später erfahren. Mit einem Feuerhaken auf das kleine Mädchen eingeschlagen. Mhm. War sie im Krankenhaus damals? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ja. Das klingt alles sehr schlimm. Ja. Sehr erschütternd. Du bist ja nie wieder zurückgegangen in dieses Elternhaus, in Anführungszeichen. Heute bist du 26. Ja. Wie ist der Kontakt heute zu deinen Eltern? Also kurioserweise habe ich mit 18 Jahren versucht, wieder Kontakt zu meiner Mutter zu finden. Warum? Sie ist meine Mutter und irgendwie, ich war immer das ungeliebte Kind. Ich wollte geliebt werden. Ich wollte, dass sie auch stolz auf mich ist, dass ich was bin, dass ich was wert bin, dass ich das wert bin, dass sie mich auch liebt. Hat sie dich geliebt? Nein. Nein. Bis heute nicht? Nein. Besteht denn der Kontakt heute immer noch? Nein, ich habe seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr. Aber wie kurios. Da wurde dir das Leben zur Hölle gemacht. Du bist geflohen mit 13 Jahren aus diesem Haus und dann nimmst du Kontakt mit 18 wieder auf, um ihr zu beweisen, dass du doch was kannst und was wert bist. Ja. Wie kam es dazu, dass du jetzt den Kontakt, also vor 2 Jahren, den Kontakt dann abgebrochen hast? Also ich habe vor 2 Jahren geheiratet. Und also mein Mann, er kennt diese ganzen Umstände von früher und alles und der wollte sie nicht einladen und ich wollte ihr aber beweisen, dass ich auch was geschafft habe, dass ich einen Mann habe und dass wir eine wunderschöne Hochzeit feiern können. Und ich habe sie halt eingeladen und sie hat sich total daneben genommen und hat zu meinem Mann gesagt, jetzt hat der letzte, auf Deutsch gesagt, Arsch, auch eine Frau gekriegt und hat sich im total daneben benommen. Während der Hochzeit? Während der Hochzeit, ja. Auf der Hochzeitsfeier quasi? Ja, ja. Vor anderen Gästen auch noch? Ja, ja. Habt ihr sie rausgeschmissen? Nee, sie ist dann gegangen. Und das war's dann? Ja. Und das war für dich dann auch der I-Punkt auf alles, sodass du gesagt hast, jetzt ist wirklich Schluss. Ja. Was hat denn dein Mann da gesagt? Wie hat der reagiert? Ja, er hat es mir erst gar nicht erzählt. Er hat es mir erst viele Spiele erzählt. Ach so, du hast das da gar nicht mitbekommen auf der Hochzeit? Ja, weil es mir, ich habe seit ungefähr 2,5 Jahren so psychische Probleme, ja, dass ich mit Panikattacken zu kämpfen habe und schon damals Antidepressiva genommen habe. Ja. Seit einem Dreivierteljahr nehme ich jetzt Neuroleptika. Ja. Weil ich wirklich, wahrscheinlich, ich nehme auch da an, dass es damit zusammenhängt. Das heißt, du hast es damals gar nicht wahrgenommen. Nee. Aber andere Gäste haben das schon mitbekommen. Ja. Und er hat dir das später erst gesagt, um dich zu schonen. Ja. Verstehe. Du sagst, du nimmst Medikamente und hast große seelische und psychische Probleme, was ja auch nicht ausbleibt oder was ja auch nicht wundert, nach dem, was du geschildert hast. Bist du in einer Therapie oder in einer Behandlung? Ich bin in psychiatrischer Behandlung. Seit einem halben Jahr ungefähr. Ich wollte das früher immer nicht wahrhaben. Ich habe immer gedacht, nee, das passiert mir nicht und ich werde das alles schon verkraften und das kann ist man alles nicht so schlimm. Schafft und man nicht. Und dann ist das eigentlich mich zusammengebrochen vor 2 Jahren, dass ich wirklich mit Panikattacken und wirklich nur noch gehofft habe, das war im Herbst vor 2 Jahren, dass ich Weihnachten überstehe und ich wirklich immer gedacht habe, ich sterbe jetzt irgendwann. Ja, ja. Weißt du, was ich auch glaube? Dass dieses seltsame Verhalten, dass du Kontakt zu deiner Mutter aufgenommen hast und sie dann noch eingeladen hast zu deiner Hochzeit, dass das natürlich auch aus dieser schlimmen Zeit resultiert, dass du dich so absurd verhältst. Jeder normal denkende Mensch würde dir sagen, mein Gott, versucht hier nochmal mit dir zu reden. Ja. Aber das ist mit Sicherheit eine Folgewirkung durch diese Misshandlungen, die du hast einstecken müssen. Ja. Gab es in diesen Jahren von Seiten des Stiefvaters auch sexuelle Übergriffe? Nee, das nicht. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, wo wir gerade so in der Pubertät waren, dass er sich ergötzt hat an gewissen Dingen, wenn man so, ja, ich hatte damals einen Freund gehabt und wir haben dann im Flur, also heimlicherweise uns geküsst und er hat sich dann wirklich so drüber ergötzt, über gewisse Dinge, wo man sich als 13, 14 Jahre dann aus der Pubertät so geschämt hat über gewisse Dinge, dass er sich da drüber ergötzt hat. Aber es gab, soweit du dich erinnern kannst, keine direkten Übergriffe. Gott sei Dank, wenigstens ist das nicht. Ja. Heute ist der Kontakt ganz zerstört und wie denkst du darüber? Ist immer noch so eine ganz dünne Sehnsucht da, dass vielleicht doch nochmal alles irgendwie sich hinbiegen könnte? Also ich habe, so kurios wie das klingt, ich habe immer noch Sehnsucht nach einer Mutter, aber nicht nach der Mutter. Ja, das finde ich aber auch normal, dass... Also so finde ich es nachvollziehbar. Das ist, ich habe gesehen, so nach einer Mutter, nach einer guten Mutter. Ja. Aber nicht nach diesem Teufel, der deine Mutter ist. Ja. Ich glaube aber allerdings auch, dass, dass da noch viel wahrscheinlich psychologisch, psychotherapeutisch und psychiatrisch gemacht und gearbeitet werden muss an dir und mit dir, damit du so einigermaßen das alles in den Griff bekommst. Du sagst, heute bist du verheiratet. Ja. Hast du gerade erzählt. Wie ist die Ehe? Oder hast du Sorge, dass vielleicht die Dinge, die da schiefgelaufen sind, sich heute auch noch abzeichnen in deiner Ehe? Ja, wir sind eigentlich glücklich. Mhm. Aber ich kann in manchen Beziehungen, ich kann ihm nicht meine Liebe zeigen. Ich habe ihn total lieb und ich möchte ihm das auch gern zeigen, aber ich kann ihm gewissen, ja. Ich kann ihm das nicht zeigen. Ja, das ist auch ein weiterer Punkt, woran etwas getan werden müsste, ne? Mhm. Ja. Cindy, ich möchte, dass du mit meinem Psychologen ein bisschen weitersprichst, der dir dann noch fachkundige Ratschläge geben kann, was du noch genauer tun solltest. Dass du noch weiter an dir arbeiten musst, glaube ich, das ist sehr wichtig. Ja. Ja, ich höre das oft, dass die Leute sagen, ja, das kriegen wir irgendwie alleine hin und oder man verdrängt das vielleicht auch eine ganze Weile. Aber irgendwann kommt es dann doch hoch und dann tut es einem weh und dann merkt man, dass einem das eigene Leben irgendwie entgleitet, ne? Und dann muss man was tun. Ja. Cindy, schön, dass du angerufen hast. Ja, danke schön. Freue mich. Und jetzt legst du bitte auf und du wirst von Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, 0800 220 50 50 und hier ist Brian, 36, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, hallo Brian. Und was geht's bei dir? Ja, ich wollte ein bisschen über mein Hobby erzählen. Was ist das für ein Hobby? Geocaching. Geocaching? Ja. Geocaching. Genau. Nie gehört. Ja, da geht's um Folgendes. Es gibt da eine Internetseite. Mhm. Dort sind, ich sag mal so, Caches heißen die, also Schätze versteckt. Was? Schätze versteckt? Genau, also da sind, man braucht ein GPS-Gerät. Ja. Und auf diesen Seiten findet man eben versteckte Schätze weltweit. Ja. Und man gibt dann die Koordinaten, die da angegeben sind, in sein Gerät ein und geht dann auf die Suche. Im realen Leben? Im realen Leben. Ach, das ist ja schräg. Ja, und dann geht man auf die Suche, sind das wirklich Schätze oder ist das einfach nur ein Spaß? Nee, da sind wirklich Sachen versteckt. Aber wer versteckt da welche Sachen? Das sind also die Leute, die suchen gehen, verstecken dann auch selber was. Aber du hast doch vorher nichts versteckt. Nö, also... Also du gehst doch suchen. Ich gehe suchen. Aber da hast du doch vorher nichts versteckt. Nö, aber wenn man mit dem Hobby dann länger zu tun hat, dann versteckt man irgendwann für andere Leute selber. Ach so, ich verstehe, was hast du schon gefunden und wo? Also ich habe natürlich regional so ein bisschen abgeklappert, weil also die sind weltweit versteckt und da gibt es wohl mittlerweile über 760.000 Schätze. Und du bist ja in deiner Region, wo wohnst du, in welcher Region ist das so? Kreis Lippe in Detmold. Kreis Lippe, Detmold. Mhm. Und da hast du dich in Kreis Lippe auf den Weg gemacht mit GPS. Genau. Erzähl mal, wo genau hat es dich hingeführt und was hast du denn da vorgefunden? Ach, das ist unterschiedlich. Also es gibt welche, da hat man dann gleich die Zielkoordinaten und ist dann gleich am Ort. Aber was ich spannender finde, ist, dass man eben manchmal auch Aufgaben zu lösen hat. Zum Beispiel? Also ganz viel in Städten, dass man irgendwelche historischen Bauten aufsuchen muss, muss dann Jahreszahlen aufschreiben, irgendwas ausrechnen, um dann von Station zu Station weiterzukommen und am Ende dann nach längerer Zeit zu einem Verendel zu kommen. Also zum Fundort. Genau. Wie sieht denn dann so ein Fundort aus? Ja, es ist... Vergraben irgendwas an der Erde? Vergraben ist weniger, also meistens hinterm Baum, unter Steinen oder auch in Köln zum Beispiel ist einer, der ist oben auf einem Parkdeck zwischen der Leuchtreklame versteckt. Und wenn du dann diesen Ort, nehmen wir mal zwischen der Leuchtreklame oder unter einem großen Stein, was dann entdeckt hast, was findet man da? Was ist das? In der Regel sind das Tupperdosen, oh Gott, die ein bisschen getarnt sind und da drinnen sind dann Kleinigkeiten. Ja, was denn? Manche tun da Ü-Ei-Figuren rein, manchmal sind Kinokarten drin. Was für Figuren? Ü-Figuren? Überraschungsei-Figuren. Ach so, Ü-Ei-Figuren. Genau. Ja, das wäre nur nichts Dolles. Nö. Da kann ich mir auch ein Überraschungsei kaufen. Ja, aber dann hat man ja nicht den schönen Spaß dabei. Ich dachte, da würden jetzt 1000 Euro drin liegen oder einen Brillantring oder sowas. Ja, das wäre schön. Das wäre super. Kinokarten, immerhin. Mhm. Das ist ja ein kurioses Hobby. Ja. Und wie lange machst du das schon? Seit letztes Jahr. Bist du durch Zufall drauf gekommen, oder? Ein Bekannter von mir hat das mal gemacht, und da ich eben gerne an der frischen Luft bin und aber einfach irgendwo spazieren gehen langweilig ist, dachte ich, probiere ich das doch mal aus. Ja, in der Tat. Das ist natürlich ein ganz gutes, eine gute Bewegung. Mhm. Es ist spannend. Aber es ist auch eine einsame Tätigkeit, ne? Man macht das doch dann allein, oder hast du jemanden, der das mit dir macht? Das ist eigentlich mein Problem. Oh. Meine Freundin, die hat da nicht so den Spaß dran. Ja. Und klar, man lernt auch andere Cacher, so nennt man sich, kennen. Ja, wie lernt man die denn kennen? Ihr seid ja immer alleine unterwegs. Es gibt auch Stammtische. Ach so. Und da lernt man dann auch welche kennen, nur die meisten, die ich kennengelernt habe, die haben schon über 1000 gefunden oder über ein paar hundert. Und die schon haben, gehen die natürlich selten ein zweites Mal an. Also wie meinst du, die schon haben, gehen? Ja, also wenn ich jetzt sagen wir mal den als Beispiel am Kölner Dom alle gefunden habe. Ach so, ja, den gehst du nicht nochmal an, das ist klar, dann gehst du einen anderen an, ein anderes Ziel an. So, was ist die Freundin? Die Freundin will nicht mitmachen. Genau. Und das könnte dann zu gewissen Komplikationen führen? Eigentlich nicht. Also es ist eben nur für mich langweilig, dass ich ein Hobby habe, was mir Spaß macht, aber was ich alleine ausübe. Wie viel Zeit nimmt das Hobby denn in Kauf, bei dir in Anspruch? Ich bin beruflich sehr eingebunden, aber ich nutze eigentlich, wenn ich Freizeit habe, nutze ich die dann auch dafür. Ach so, das heißt, was machst du beruflich? Ich bin Pfleger in der Psychiatrie. Ach so, gut, das ist natürlich ein anstrengender Job. Und wenn du denn abends nach Hause kommst, dann machst du Geocaching. Jo. Und wenn du am Wochenende frei hast, machst du auch Geocaching. Ja. Ja, da würde ich mich auch bedanken, wenn ich deine Freundin wäre. Der Brian ist unterwegs auf Geocaching und die arme Schöne sitzt zu Hause. Ja, so ist es auch nicht. Also wir haben schon Zeit zusammen, nur eben das Geocaching, da teilt sie das nicht mit mir. Ja. Und darum hoffe ich ja, dass jetzt vielleicht irgendjemand neugierig auf das Hobby geworden ist und vielleicht Lust hat, mit mir das mal anzugehen. Gar eine Frau? Ja. Ja, also das hört sich ja nur ein bisschen heiß an. Das heißt, wenn es eine nette Frau wäre, wärst du sogar bereit, wegen Geocaching sich von deiner Freundin zu trennen jetzt? Nee. Nö, aber es könnte auch eine Frau sein, mit der du Geocaching machst. Naja, man fühlt sich ja unter Frauen eben wohler, ne, als Mann. Ja, unter Umständen. Aber deswegen muss man ja nicht gleich seine Beziehung beenden. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Knapp 6 Jahre. 6 Jahre? Mhm. Ja, das hört sich nicht so euphorisch mehr an, wenn du sagst, na, vielleicht kommt da jemand mit, ich rufe da mal an und meldet sich vielleicht jemand. Nö. Aber wenn ihr, das ist doch eine Internet-Community, ihr habt Stammtische, da musst du doch genügend Leute kennenlernen. Ja, das tut man auch. Also kenne ich auch einige, aber wie gesagt, weil ich noch so ein Nachzügler bin und die das schon seit Jahren machen, sind dann selten mal Treffen, wo die sagen, ach, wir gehen da und dahin und willst nicht mit. Aber ist es dann nicht viel spannender, wenn man das alleine macht, als zu zweit? Ja. Eigentlich schon. Und dann gibt's Streit, wenn man dann den Schatz gefunden hat. Wer kriegt jetzt den Schatz? Nee, der bleibt ja liegen. Also, ach, der bleibt liegen? Ja klar, man will ja, dass da noch ein paar hundert andere Leute hin. Wie? Da liegen dann die Kinokarten? Die guckst du dir an und packst sie wieder ein? Nö, wenn ich die Kinokarten haben will, dann nehme ich sie raus und tu was anderes für. Ach so, geben und nehmen. Ich verstehe, dann hast du irgendwas bei dir und tust es da rein. Mhm. Ist ja schon jeck. Ist ja schon ein bisschen schräg. Ja. Wie weit hast du dich denn aus dem Kreis Lippe schon entfernt? Also ich war schon in Münster, also in Köln war ich, jetzt noch nicht so weit. Also im Ausland noch nicht? Nee, leider noch nicht. Könnte es denn auch sein, dass man da mal dann vielleicht etwas sehr Wertvolles, also relativ Wertvolles findet? Glaube ich eigentlich nicht. Nee, ist so Kleinkram. Ja, also eigentlich ist der bekannte Spruch in der Szene, der Weg ist das Ziel und nicht der Schatz. Ja. So, kann sich das zu einer Sucht entwickeln? Da wäre ich ja eigentlich dann der Fachmann. Da bist du der Fachmann, genau. Da müsstest du jetzt gleich sagen, wie aus der Pistole geschossen, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Und bist du auf dem Weg, süchtig zu sein? Nein. Nee. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um deine Freundin. Und um euch. Ja, du hast es ja gerade auch angedeutet, ne? Dass das schon Man muss ja nicht alles im Leben miteinander teilen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn die jetzt, wenn sie sich wirklich beschwert und sagt, Mensch, also ein bisschen mehr Zeit für uns beide wäre schon gut. Und du sagst, nein, Geocaching ist besser. Ach, da habe ich ein gesundes Maß, denke ich. Ach so, also das, das wirst du schon irgendwie so hinkriegen. Ja. Warum will sie ja nicht mitgehen? Ja, es macht ja nicht so den Spaß wie mir. Also es ist ja auch manchmal anstrengend, wenn man da irgendwelche Hügel im Wald hochklettert oder zwischen Baumwurzeln rumwühlt, weil man nicht an der richtigen Stelle ist. Also, mir wird es auch nicht so einen Spaß machen, muss ich sagen. Ich wundere mich, du bist 37, 36. Dass in deinem Alter dir sowas noch Spaß macht. Also wenn man vielleicht so ein bisschen jünger ist, so mit 17, 18, 19 vielleicht. Aber ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein Vorurteil jetzt. Och, ich denke mal so ein bisschen, das Kind im Mann kommt da schon durch. Ja, natürlich, ja, ja, klar. Aber wenn da noch wirklich was bei rumkäme, wenn da was irgendwie Spektakuläres zu finden wäre, aber nur so ein bisschen aus Spaß, naja. Man lernt viele neue Orte kennen. Natürlich. Und die Aufgaben sind auch manchmal sehr lustig. Ja, ja. Es gibt auch welche, die man nur im Dunkel, also in der Nacht machen kann, das ist dann wieder interessant. Und ach so, was sind das für Aufgaben, die man nur in der Nacht machen kann? Da ist dann, was ist dann eben eine Strecke mit Leuchtreflektoren, wo man zwischendurch irgendwelche Sachen finden muss. Es ist wirklich irre, was Menschen machen. Es ist absolut irre, was Menschen alles so tun, um die Zeit sich zu vertreiben. Jo. Also, unser Brian, der 36 Jahre alt ist, sucht eine Geocaching-Frau, ne? Ja. Unter Umständen, die mal mit ihm so ein bisschen geocacht. Ja, wäre schön, wenn es jemand ist, der mit dem Hobby vielleicht noch nichts zu tun hat, ja, weil sonst bin ich in derselben Situation. Du weißt ja, dass wir hier kein schwarzes Brett sind, ne? Ja. Und ich mache das nur mal in Ausnahmen bei Krankheiten und bei sehr ernsten Geschichten. Na, mal sehen, was so passiert. Ja. Auf jeden Fall war es interessant, das mal erfahren zu haben, weil das kannte ich noch nicht und sicher viele unserer Zuhörer auch nicht. Und jetzt wissen wir alle, was Geocaching ist und wer weiß, wie sich diese Sache jetzt noch vermehrt und explodiert vielleicht die Gemeinde. Wäre schön. Alles Gute, Brian. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.22 Uhr, das ist die Zeit, wo ich euch sage, was für ein Thema wir morgen haben. Morgen haben wir ein sehr schönes Thema. Morgen heißt unser Thema Hochzeitsnächte. Ich möchte gerne mit euch über besondere Vorkommnisse in eurer Hochzeitsnacht sprechen. Also Streit, Unfälle, Enttäuschungen, Pannen, vielleicht auch große Angst, die mit der Hochzeitsnacht verbunden war und ihr da einiges zu erzählen habt. Also Hochzeitsnächte. Was ist in eurer Hochzeitsnacht, die ihr erlebt habt, oder vielleicht habt ihr schon mehrere Hochzeitsnächte erlebt, an ungewöhnlichen Dingen passiert, die nicht so alle Tage passieren, beziehungsweise nicht alle Nächte passieren. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr euch melden, wie immer, hier über unsere Leitung, natürlich rund um die Uhr mailen oder um 1 natürlich dann auch ab 1, während die Sendung läuft. So, weiter geht's mit Rosemarie, die ist 67. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Rosemarie. Um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Um bei mir geht's um eine Ehe, die gar nicht mehr existiert. Mein Mann und ich, wir kennen uns seit 18 Jahren, 13 Jahre davon sind wir verheiratet. Seit 2000 schlafen wir überhaupt nicht mehr zusammen. Und wenn du die ganze Zeit zusammenrechnest, dann, wenn man so den Durchschnitt nimmt von 2-3 Mal die Woche schlafen, dann sind wir vielleicht auf ein Jahr gekommen. Oh. Ja, das ist Stand der Dinge. Das ist bei 13 Jahren natürlich ein bisschen mau, ne? Naja, 13, dann musst du die anderen 5 auch noch dazu rechnen, die wir uns kennen. Ja, die er kannte. Ja, ich kannte. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, ja, natürlich. Ja. Und ich habe gedacht, ich finde den Himmel auf Erden. Also, als ich den Mann kennenlernte, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt, brachte der mich abends nach Hause, küsste mich. Ich denke, ach, was ist das toll, du, der geht ja nicht an eine Wäsche, sowas kennst du ja überhaupt nicht. Naja, als ich wusste nachher, wie krank der im Kopf ist, ne, da wurde mir klar, warum. Wie krank ist er denn im Kopf? Was heißt das? Also der hat überhaupt kein Gefühl oder kein Verlangen danach. Also kein Verlangen nach Sexualität? Der ist mit mir zum dritten Mal verheiratet. Seine erste Frau war er kurz mit verheiratet, die ist sofort fremdgegangen. Die machte das gar nicht mit. Ja. Mit der zweiten war er 19 verheiratet, die hat mit dem Messer vor ihm gestanden, wenn du jetzt nicht mit mir schläfst. So, dann war ich ja nach Reihe. Hab das aber alles doch damals nicht gewusst. Also, nicht? Und als ich das dann merkte, und so geht's im Nachhinein, dann hat's gesagt, komm Klaus, du musst zur Therapie gehen. Nein, er konnte ja nicht, er war ja Fernfahrer, war ja immer in Italien. Ja. Dann habe ich ihm einen Therapeuten samstags besorgt. Der durfte sogar nach Hause kommen. Ja. Er ist da dreimal hingegangen. Nö, die wollen ja, ich muss die Bäume malen und die Wurzeln waren nicht tief genug in der Erde und hast du nicht gesehen, solche Scherze. Und dann muss er das ja bezahlen und das war ja dann auch nicht richtig. Mhm. Ne? Also ging er schon mal wieder nicht hin. Ne? Naja, und also tat sich da nichts. Und somit weißt du, ich hätte damals ihm die Sterne vom Himmel geholt. Mhm. So habe ich den Mann geliebt. Diese ersten Jahre, die ersten Zeiten, ja, als ihr zusammen wart, ja, hast du das da nicht schon ein bisschen bemerkt, dass er da... Doch, da gab es immer Rückzieher. Dann ging es mal so, also das ist so, als wenn einer eine Puppe haben will und kriegt die dann und spielt damit, also 4-5 Mal am Tag, verstehst du? Ja. Und irgendwann setzt er sie wieder weg. Und dann vergingen Wochen oder Tage, ich sagte, du Klaus, ich möchte aber mal wieder mit dir schlafen. Ja. Wenn er so am Wochenende nach Hause kam, ich sagte, Mensch, wir sind doch nur am Wochenende zusammen, ich möchte mal mit dir schlafen. Wenn ihr miteinander geschlafen habt, war es dann gut? Ja. Das war schon gut? Ja, ein guter Liebhaber ist er schon. Das schon. Wie erklärst du dir das, seine Zurückhaltung? Hat er eine andere oder hat er immer wieder andere? Dafür ist er viel zu blöd. Nein, der hat keine Lust. Nein, der hat keine Lust, das ist bewiesen, der hat keine Lust. Das ist einfach so. Onaniert er denn, weißt du das? Ja, und wie? Und wie? Und dann noch mit... Ja, aber dann hat er doch Lust. Bei sich selber. Ja. Bei sich selber, aber nicht mit einer Frau. So, und dann stell dir mal vor, dann macht er das noch mit Kondom und guckt, wie viel da drin ist, der Bekloppte. Wie, mit dir? Mit mir doch nicht, Mensch. Wenn er im LKW gelegen hat oder in seinem Wohnmobil. Dann habe ich die Dinger gefunden. Ja, Mann. Und du bist aber immer noch mit ihm zusammen? Ja, sicher. Ja, hör mal, du musst dir das eins bedenken. Der hat ja jetzt den Ansatz von Alzheimer bekommen. Hm. Und jetzt fängt das ja an mit dem, nicht, weil er ja merkt, er ist ja krank. Und wenn er dann nicht zu seinem Recht kommt, dann geht das los. Blöde Kuh, bescheuertes Weib. Das fängt ja jetzt an, diese Aggressivität. Ah, ja. Aber ich bin ja vom Beruf Krankenschwester. Hm. Und ich habe immer gesagt, wenn mein Mann mal krank wird, verlasse ich ihn nicht. Hm. Weißt du? Bereust du es, dass du es früher nicht gemacht hast? Ja. Ich frage mich dann auch, wieso hast du das so lange mitgemacht? Ja, das frage ich mich auch. Das ist eine sehr ernstzunehmende Frage. Wenn du das Bedürfnis hattest und du die Unzufriedenheit nur so viele Jahre erlebt hast, warum? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Da kann ich dir gar nicht die Antwort sagen. Auf jeden Fall finanziell wäre es für mich überhaupt kein Thema. Ich habe eine gute Rente. Er kriegt weniger Rente jetzt, wenn er jetzt bald Rentner wird. Jetzt hat er Existenzängste. Mhm. Jetzt kommt das alles zusammen, was auch die Krankheit so zusammenbringt. Mhm. Ich habe ja viele Alzheimer-Patienten früher betreut. Aber die werden ja erst zugänglich, wenn sie nicht mehr merken, dass sie krank sind. Warum hast du sie betreut? Stadium? In welchem Rahmen hast du sie betreut früher? Ja, ich bin ja Krankenschwester. Ach, du hast in ich war in der Suchtklinik, ich war in der Psychiatrie. Ah ja. Ich habe diese ganzen Krankheitsbilder gehabt. In die Suchtklinik bin ich gegangen, weil mein erster Mann ist alkoholkrank. Von dem habe ich mich nach 29 Jahren getrennt. Mhm. Da stand es einfach Oberkante, Unterlippe. Wie gesagt, und ein Jahr später lernte ich meinen jetzigen Mann kennen. Und das war dann eben, ja. Aber heute, ich will dir was sagen, ist es kein Funken Gefühl, keine Liebe mehr da. Mhm. Und jetzt ist nur die Verpflichtung, die Loyalität. Ich verlasse ihn jetzt nicht, wo er krank wird und wo ganz die härteste Zeit seines Lebens beginnt. Mhm. Ja, das finde ich sehr ehrenwert und sehr Respekt vor. Aber es ist schon merkwürdig, dass du so viele Jahre das ausgehalten hast. Wie war denn so in den Jahren der Umgang sonst miteinander? Gut. Wir sind tanzen gegangen, das war unser Hobby. Wir haben ein Boot, wir sind dieses Jahr 4 Wochen nach Kroatien gefahren. Ah ja, also ein schönes Leben gehabt. Doch, von daher. Du bist ihm aber in all diesen Jahren nicht fremdgegangen? Nein. Das käme nie in Sinn. Ja. Bin ich bei meinem ersten Mann auch nicht. Nee, warum sollte ich? Das kann ich nicht. Wenn ich jemanden habe, habe ich einen. Ja, aber in diesen ganzen Jahren, wenn du immer wieder das Bedürfnis hattest nach Sexualität, wo ist das Bedürfnis geblieben? Was hast du denn? Das ist dann eingetrocknet. Du hast wahrscheinlich dann sehr viel masturbiert und dich selbst befriedigt. Ja, von wegen und. Überhaupt nicht. Das kann ich nicht. Warum nicht? Dafür brauche ich schon einen Mann. Brauche ich nicht meine Hände, da brauche ich eine Männerhand. Du hast dich dein ganzes Leben dann noch nie selbst befriedigt? Nee, noch nie. Nee, könnte ich nicht. Hast du es dir mal versucht und ausprobiert? Nee, du fange ich jetzt gar nicht an. Gefällt mir das und das. Komm mir bloß nicht jetzt mit dem Thema an, Domian. So hört sich das jetzt an. Niemals auf die Idee gekommen? Nein. Ist mir so schwer. Nein, das wäre nicht mein Ding. Für mich gehört das Mann und Frau und der Mann muss mich berühren und ich, nee. Ja gut. Ich berühre meinen Mann natürlich sehr gerne, aber nicht mich selbst, nee. Also ich verstehe schon, das ist natürlich die optimale Konstellation, wenn da ein Paar zusammen ist. Ja. Aber wenn nun mal kein Paar da ist, dann kann man das ja auch. Weißt du was, ich habe mir dann immer gedacht, wenn ich jetzt auch mal Witwe wäre, dann wäre ja auch nichts mehr da. Mit dem Gedanken habe ich mich dann immer getröstet. Ja. Weißt du, ich hab gerade immer so Flashes im Kopf. Kennst du, ich muss dich mal kurz zwischendurch was anderes fragen. Guckst du ab und zu Stefan Raab? Selten. Da gibt es so eine Rubrik Ingrid und Klaus. Und nee. Du erinnerst mich total an Ingrid. Ja? Das ist so ein altes Ehepaar, die kommentieren immer so die Geschehnisse der Woche. Und so wie du es sprichst, aber du bist es nicht. Nein. Du hast auch Rosemarie. Genau. Was ist denn jetzt, nun, wie gesagt, du bist 67 Jahre alt. Wie viel? 67. 67, ja genau. Ja. Gibt es heute immer noch Sehnsucht nach Sexualität und Erotik? Was gibt es? Hast du Sehnsucht immer noch nach Sexualität? Ja, natürlich. Wenn ich mit einem kennenlernen würde. Ich glaube, ich gehe mal zum Friedhof. Die Witwer, die halten immer die Gießkanne nach hinten. Daran siehst du immer, dass sie Witwer sind. Ernste Frage. Dein Mann wird allmählich schwer krank. Könntest du dir jetzt vorstellen, könntest du das moralisch vertreten, dass du nebenher eine Affäre hättest? Jetzt ja. Ja. Könnte ich. Ja, finde ich in dem Fall auch absolut vertretbar. Ja, das absolut. Finde ich auch okay. Und wie, du hast es gerade so angedeutet, wie schwer ist es denn oder wie stark ist es denn schon fortgeschritten bei ihm? Das ist noch im Anfang. Ich denke auch im Moment stagniert es. Er darf zwar kein LKW mehr fahren, ne? Und war auch seit voriges Jahr April bis jetzt krankgeschrieben. Jetzt wird er arbeitslos, ist ab morgen, also bis zum im November wird er 65, dann ist die Rente durch. Ach so, ne? Ja. Das ist überhaupt gar kein Thema, ne? Und jetzt hat er sich einen Computer angeschafft, der sitzt ja morgens, ich muss den so treiben, du, der sitzt ja morgens schon um 8 Uhr im Nachtpolter am Computer, verstehst du? Ach so. Ist ja, jetzt mal gemeinsam die Arbeit. Ich sage, ich wasche für dich und bügel für dich, dann machst du das nächste selber. Das geht nicht, dass du dich da jetzt hinsetzt und den ganzen Tag die Küche in Beschlag nimmst und ich weiß nicht, wie ich hier arbeiten soll. Also da muss ich mal erstmal resolut ein paar Worte sprechen, ne? Das ging ja nun mal gar nicht. Hast du Angst vor der Zukunft? Ja. Ja, das glaube ich. Aber ich bin auch zum Psychiater gegangen. Ich habe mir eine Überweisung geholt zu seiner Kollegin, die macht Gesprächstherapie. Ich muss für mich was tun, sonst gehe ich unter. Das ist ja was anderes, als wenn ich Patienten im Krankenhaus betreue. Da mache ich nachher die Tür zu. Ja. Ja, und mit Patienten kann man anders umgehen als mit eigenen Verwandten. Also da hast du ja schon die richtigen Hebel jetzt in Bewegung gesetzt. Ne? Ja, natürlich. Das musste sein. Nein, ich war die Tage so fertig. Ich hatte so Depressionen, als wenn mir eine dumme Kuh und blöds Balg da vor den Kopf schmissst. Da liefen mir so die Tränen, was eigentlich selten ist. Aber das hat er ja, früher nie getan. Nein. Das ist wirklich dann zurückzuführen auf den... Er sagt prompt, wenn er was behauptet, das Wasser läuft den Berg rauf. Und wenn er dann damit nicht durchkommt, weißt du, dann kommt diese Aggression durch. Und ich werde jetzt durch dieses ganze Zeug auch aggressiv, verstehst du? Ich schreie ihn auch an. Ja, klar. Ja, das ist ja, ich muss was tun für mich. Ich muss auch was zur Beruhigung machen. Insofern ist es genau richtig, was du da gemacht hast, dass du dir da auch einen Gesprächspartner suchst, in der Therapie. Ich habe aus meinem früheren Kollegenkreis, ich habe ja auch die ganzen Therapeuten auf unserer Station gehabt, ne? Ja. Da könnte ich auch zu jeder Zeit mitreden. Ja, finde ich wichtig. Ja. Aber nach all diesen ganzen Dingen, auf die du hast verzichten müssen, würde ich dir wirklich sehr wünschen, dass du noch einen netten Typ kennenlernst. Ich muss zum Friedhof gehen. Genau, und ein bisschen schönen Sex. Wann hast du jetzt deinen letzten Sex gehabt? Du hast es gerade so ungefähr gesagt. Im Jahre 2000. Im Jahre 2000. Ja. Das ist zu lange her. Ja, das ist wahnsinnig lange. Das ist wahnsinnig lange her. Ja. Und da muss sich was ändern. Du weißt ja, alles, was nicht gebraucht wird, das verkümmert. Ja. Ja, ich kann dich ja nicht dazu überreden, immer ein bisschen selbst Hand anzulegen. Nee. Nein. Da muss ein Mann ran. Ja, genau. Da muss ein Mann ran. Ja, genau. Mensch, Rosemarie. Ja. Und was du eben sagtest, die Hochzeitsnacht, die morgen dran ist, ne? Ja. Da haben wir auch nichts gemacht. Da hat er gesagt, er wäre müde. Ach. Ja. Ich fasse es wirklich nicht, dass du das so lange mitgemacht hast. Ich muss es nochmal sagen. Ja. Der hat gesagt, er wäre müde. Er ist müde. Ich sag, wir haben ja zwar schon lange zusammen geschlafen, aber jetzt ist die Hochzeitsnacht, die erleben wir. Nö, sagt er, ich bin müde. Oder wenn er am Wochenende kam, ich sag, heute können wir schön zusammen schlafen. Nee, sagt er, morgen. Ja, morgen fuhr er wieder auf Tour. Oder eine Anekdote noch, du, da liegt da auf dem Sofa, ich komme aus dem Badezimmer, da sagt er, guck mal, bei mir tut sich was in der Hose. Ich sag, schön, ich sag, ich komme gerade unter der Dusche weg, schön eingekrempt, bin schön griffig. Auch sagt er, das geht auch so wieder weg. Ja, was willst du denn da machen? Mit Schlappen draufhauen oder was? Ja. Ich erkläre es mir nur so, dass du den irgendwie auf seine Art sehr geliebt hast. Ich wollte ihn eigentlich auch unterstützen in seiner Krankheit, denn er ist irgendwo psychisch krank. Das steht ganz außer Frage. Mhm. Weißt du, und da ich dachte, ich bin von der Heilsarmee, ich kann ihm helfen, ne? Mhm. Aber war wohl nichts, ne? War wohl nichts. Rosemarie, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und ich wünsche dir einen tollen Liebhaber. Ja, danke. Das wünsche ich dir von Herzen. Alles Gute. Das glaube ich dir. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ingrid und Klaus, ging es euch nicht genauso? Ja, Benjamin. Benjamin ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Benjamin. Um was geht's? Ja, vor 2 Tagen habe ich meine Mutter verloren. Das kam alles ganz plötzlich. Deine Mutter ist verstorben? Ja. Wie gesagt, vor 2 Tagen. Das war so von einer auf die andere Minute, sag ich mal. Was ist denn passiert? Ganz genau wissen es die Ärzte auch nicht. Verstorben an sich ist sie dann letzten Endes im Krankenhaus. Das Herz hat nicht mehr mitgemacht, war nur noch durch die Maschinen beatmet, aber das ging alles, ich sag mal, innerhalb von so 5-6 Stunden, der komplette Ablauf. Also war es schon so eine Art Herzschlag oder Herzinfarkt? Das wissen die Ärzte nicht genau. Der Chefarzt da hatte angeboten, dass sie vielleicht eine Obduktion machen, dass sie genau wissen, woran das dann überhaupt oder wie es entstanden ist, dass es so weit kam. Aber haben wir dann auch gesagt, es bringt nichts mehr. Und nur weil man jetzt wissen möchte, ob vielleicht irgendwas in der Familie irgendwo liegt, eine Krankheit oder so, was vielleicht vererbbar ist. Ja. Deshalb, ich sag mal, man soll irgendwo, den Toten soll man die Ruhe lassen. Und wann ist das denn passiert? In der Nacht oder am Montagnacht ist das passiert. Und zwar, meine Mutter hat meinen Vater gepflegt, der ist schwer pflegebedürftig, Pflegestufe 3. Wie alt sind denn deine Eltern? War deine Mutter? Meine Mutter war 66. Ja. Also im Februar 66 geworden. Also, ich sag mal, noch nicht so alt heutzutage. Nein, überhaupt nicht. Nein. Und, sie hat, solange ich denken kann, immer nur geschuftet von morgens bis abends. Jetzt zuletzt als in einem Ruhestand halt eben sich um meinen Vater gekümmert. Und ich habe jetzt die letzten 48 Stunden, sehe ich, was das für eine Arbeit ist. Der Vater liegt zu Hause. Ja. Was hat dein Vater für eine Erkrankung? Er hat jetzt seit 11 Jahren Parkinson. Ah ja. Das hat ganz schön gezerrt. Ich sag mal, aber es ist ja nicht nur die Krankheit an sich. Jetzt ist auch noch Inkontinenz dazugekommen seit einem halben Jahr. Und ich sag mal, es ist auch irgendwo die Sturköpfigkeit von meinem Vater. Das ist momentan, da habe ich momentan auch mit zu kämpfen. Weil ich versuche mir das irgendwo ein bisschen zu erklären, warum, wieso, weshalb. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Ich habe einen Halbbruder, Ja, hast du oder wohnst du in der Nähe der Eltern oder weiter weg? Wir wohnen hier in einem etwas größeren Haus. Ich wohne in der oberen Haushälfte und meine Eltern unten. Ach so, das heißt, du bist nah dran und konntest dann auch direkt, oder kannst jetzt auch direkt da helfen und deinem Vater zur Seite stehen. Ist deine Mutter dann im Schlaf quasi? Nein, das war ja, ich sage, sie war immer länger wach wegen meinem Vater, weil der halt eben mal öfter neue Kleidung brauchte. Ja, und oder nachts mal auf Toilette musste öfter. Da ist sie immer so bis 3 aufgeblieben meistens in der letzten Zeit. Weil das hat sich, ich sag mal, die letzten 2-3 Monate bei meinem Vater sehr verschlimmert. Und er wollte sich aber auch nicht helfen lassen, partout nicht. Wir haben schon so oft gesagt, Mensch, das ist klar, er hatte schon mal eine Prostataoperation. Der Arzt hat gesagt, das müssen wir nochmal machen. Und danach gucken, aber er wollte und wollte nicht. Beschreib doch mal, was da in der Nacht passiert ist. Und zwar, wie gesagt, ich war auch noch wach. Das war so kurz nach 3. Und zwar am Sonntagabend auf Montag die Nacht. Und da wird hier die Müllabfuhr immer, Montag kommt der Müll. Und meine Mutter kam kurz hoch, hat gesagt, wir haben die Mülltonnen vergessen. Wir haben ja 2 für jeden Haushalt eine. Und ich habe gesagt, ich komme sofort. Ich habe mir die Schuhe angezogen, Jacke angezogen, weil es noch kalt war. Habe mir die Taschenlampe aus dem Auto kurz geholt, die kleine, und bin dann mit der Mülltonne runter. Die eine war schon weg. so im Dunkeln, es sind ungefähr so 25, 30 Meter Hofeinfahrt, sag ich mal. Ist recht uneben, weil das nur so Erde ist. Und ich bin dann da runter, sehe unten kurz so ein kleines LED-Licht von so einem Leuchtfeuerzeug da blinken. Dachte ich mir auch, okay, schon unten mit der Tonne. Ich gehe halt eben immer weiter, komme da unten an. Da steht meine Mutter da mit der Mülltonne. Und ich dachte, okay, ist die Tonne zu schwer, nicht, dass die da in so einer Rille versinkt. Das ist mal öfter passiert, dass sie da gesagt hat, helf mal kurz, die kippt gleich um. Und ich greife nach der Tonne, sage einfach, komm, ist gut, ich hab sie, ja, kann sie loslassen und absolut keine Reaktion. Da dachte ich erstmal, okay. Aber sie stand. Sie stand. Und habe ich nochmal gesagt, ich hab sie, kannst loslassen, ich nehme die Tonne. Ne? Und immer noch nichts, habe ich einfach gesagt, ist irgendwas. Und da hat sie nur noch gemeint, mir schwindelig. Oder mir ist nicht gut, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und in dem Moment, ich erstmal alles stehen gelassen, den Arm genommen, gesagt, komm, erstmal ruhig, atme mal tief durch. Und in dem Moment merke ich schon, wie sie immer schwerer wird, sie wirklich nach unten zieht. Und ich natürlich erstmal abgestützt, gesagt, komm, ja, mach erstmal hin, sieh mal zu. Und dann mit ihr auf dem Boden, auf die Knie. Und von der einen auf der anderen Sekunde merke ich, dass er nicht mal mehr sich aufrecht halten kann, im Knien. Dann hast du wahrscheinlich ganz schnell den Krankenwagen angerufen. Ja, das ist ja, ja, da habe ich sie mir geschnappt, wo sie nicht mal mehr gerade knien konnte. Einfach auf den Arm genommen, ich bin den Weg da hochgerannt, wie sonst was. Ich habe mir kurz überlegt, ins Auto, ins Krankenhaus fahren. Oh ja, oder so, genau. Ja, oder halt eben Notarzt anrufen und warten. Was hast du gemacht? Letzten Endes habe ich auf meinen Verstand gehört und das war vielleicht nicht doch so toll, weil ich wollte erst intuitiv, wie gesagt, ich habe mir immer gesagt, wenn was ist, weil wir wohnen auf dem Dorf, ich weiß, es dauert einfach, bis hier ein Krankenwagen kommt. Ich weiß, die Leute müssen ja selber aufpassen, die dürfen ja auch nicht, wer weiß, wie jetzt durch die Gegend fahren. Ja, was hast du gemacht? Ich bin sofort die Treppe hochgerannt, am Auto vorbei, erst bei der Tür halb aufgetreten. Ich hätte mich im Flur fast selber noch mit der auf dem Arm hingelegt. Das heißt, du bist mit dem Auto dann mit ihr losgefahren? Nein, ich habe den Flur erstmal hingelegt, habe das Telefon sofort geschnappt, die 112 gewählt, die Freisprechanlage an. Ah ja. Und in der Zeit, wo das noch gebimmelt hat, die Nummer, habe ich irgendwie gemerkt, sie atmet nicht. Und so von der einen auf die nächste Sekunde dann, während der Notarzt oder überhaupt die Vermittlungsstelle da dran war, von der Rettungsausländer, habe ich einfach nur ganz einfach intuitiv, wie damals im Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein gelernt, Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage halt eben. Also du hast dann darauf gewartet, bis ein Krankenwagen kam? Ja. Ja. Als der Krankenwagen kam, war deine Mutter da schon verstorben? Hat der Rettungssanitäter gesagt, sie wäre zu dem Zeitpunkt zwar tot gewesen, aber sie haben sie wiedergeholt. Also ich muss sagen, ich habe die ersten 5 Minuten einfach absolut keine Luft in sie reingekriegt. Durch die Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich meine, okay, in der Situation, ich war einfach außer mir. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vielleicht hätte besser machen können. Ist sie denn dann in dem Krankenhaus oder auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Also wir haben da noch, ich sag mal, der Rettungswagen allein hat eine halbe Stunde gebraucht. Ja. Das war eine Katastrophe. Ich wäre in 10 Minuten mit dem Auto im Krankenhaus spätestens gewesen. Benjamin, wie nimmt denn jetzt dein sehr schwer kranker Vater dieses Unglück auf? Absolut noch schlechter als ich. Ich kümmere mich momentan um alles, was auch nicht leicht ist. Er ist natürlich am Boden zerstört, er will das nicht wahrhaben. Ich meine, es ist ja schon ein paar Mal, er ruft mich und sagt, ich soll Mutter Bescheid sagen, sie soll mal kurz kommen. Weil er ist ja geistig eigentlich ganz, ganz klar. Ja, ja, ich sag mal, hat alles ein bisschen gelitten unter den ganzen Tabletten. Ich sag mal, der kriegt so einen Tablettencocktail pro Tag. Das ist schon nicht mehr normal. Das ist schon fast die Höchstdosis, die man da bei Parkinson irgendwo verabreichen kann. Hast du dir denn jetzt schon, ich meine, du bist ja quasi, stehst ja noch unter Schock, wenn das vorgestern erst passiert ist. Aber dennoch sind wahrscheinlich 1000 Sachen schon durch deinen Kopf gegangen. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwo noch unter Schock stehe. Ich kann es nicht sagen. Ja, glaube ich schon. Natürlich, natürlich. Das ist auch völlig normal. Also ich weiß es nicht momentan. Ich habe es zwar alles so realisiert, wie es ist. Ne? Ich kümmere mich momentan um alles. Gestern war ich die ganzen Behördengänge machen, heute geht's nochmal los. Ja. Wann wird die Beerdigung sein? Am Samstag wahrscheinlich. Das klärt sich dann morgen früh, beziehungsweise heute früh. Wenn du Einzelkind bist, hast du denn dennoch irgendjemanden an deiner Seite, der dir so ein bisschen hilft? Also ich sag mal so, jetzt merkt man es erst richtig, ich habe so viele Freunde, Bekannte, die einfach für einen da sind und auch wenn sie weiter weg sind, zum Teil per Telefon oder heutzutage über den Computer, also ist schon eine große Hilfe. Sind denn auch Leute vor Ort? Vor Ort nicht allzu viele, ich sag mal eine Handvoll. Ja. Halt eben hier aus dem Dorf, die Leute haben alle die Unterstützung angeboten und alles. Und wie hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, wie das jetzt mit deinem Vater weitergehen soll? Kann er da in dem Haus bleiben oder wird er in ein Heim müssen? Also ich sag mal so, es wäre, denke ich mal, nicht im Sinne erstens meiner Mutter, dass er in ein Heim kommt. Mein Vater möchte das auch nicht und ich wäre da auch zum Teil gegen. Mhm. Könntest du das denn schaffen? Also ich sag mal so, wie es momentan ist, definitiv nein. Bist du berufstätig? Ja. Ja, was machst du? Selbstständig. Selbstständig. Werbetechniker und das heißt, ich bin manchmal einen ganzen Tag weg auf Montage, von morgens bis abends. Das heißt, ich fahre um 4 Uhr los und bin irgendwann nachts um 2, 3 wieder zu Hause. Mhm. Also das ist so nicht unter einen Hut zu bringen. Ich sag mal, das ist ja an sich kein Problem. Das ist ja nicht jeden Tag dann der Fall. Mhm. Und von daher, man kann ja auch kurzzeitig dann Pflegepersonal organisieren. Mhm. Da habe ich heute schon nachgefragt, das ist alles möglich. Wobei ich glaube, dass das jetzt gerade im Moment auch nicht in diesen Tagen entschieden werden muss. Jetzt geht es erstmal darum, dass ihr die Beerdigung organisiert, dass alles überhaupt organisiert wird und dass du auch allmählich begreifst, was geschehen ist. Das begreift man einfach nicht so schnell. Ja, das Problem ist, ich begreife auch eventuell die Umstände. Warum, wieso, weshalb? Ja, genau. Ja, dann machst du dir vielleicht noch Vorwürfe, wäre ich mal mit dem Auto besser zuerst gefahren. Und das auf jeden Fall. Aber weißt du hast ja alles nur im Besten, du wolltest ja nur das Beste. Und ja, das Einzige, was mir ein bisschen Trost bringt, ist halt eben, ich sag mal so, wo sie noch was gesagt hat, ich war bei ihr. Ne? Das ist so das Einzige, wo ich sagen kann. Ne? Was waren ihre letzten Worte? Ja, wie gesagt, mir schwindelig. Achso, es gab danach, hat sie nichts mehr gesagt. Nein. Ja, aber du warst da. Das ist natürlich für sie. Ich gehe auch davon aus, dass ihr ein gutes und sehr enges Verhältnis hattet. Ja, und das macht gerade zu schaffen. Gerade das. Ich sage, man hat erstens nicht nur zusammen gewohnt und meine Mutter war einfach Ansprechpartner für alles. Mhm. Ich habe zu meiner Mutter ein besseres Verhältnis gehabt als zu meinem Vater. Ja. War sie eigentlich in irgendeiner Weise vorher herzkrank gewesen? Gar nichts. Ja. Aber ich sag mal so, es klingt irgendwo, ich weiß nicht, ob es irgendwo schlimm, ja doch, es hört sich irgendwie für Außenstehende immer irgendwo so recht krass an, sag ich mal, wenn ich sage, mein Vater hätte sich ändern müssen, total. Mhm. Total, ich sag mal, ich kann es irgendwo schwer beschreiben, aber... Also ist schon ein gewisser Zorn irgendwie auf den Vater schon da? Nein, Zorn nicht, ich sag, das auf keinen Fall, ich sag nur... Ich sag mal, da habe ich eher Zorn auf mich, dass ich nicht anders habe durchgegriffen. Ich habe so oft gesagt, ich habe es ja tagtäglich fast miterlebt, dass meine Mutter alles macht. Mhm. Und es waren ja nicht so Sachen wie selbstverständliche Hilfeleistungen, sondern mehr so unverständliche Sachen wie, die Brille liegt 2 Meter neben ihm auf dem anderen Tisch. Ja. Ich meine, okay, es ist nicht so leicht für ihn aufzustehen, aber... Ja, ich verstehe, aber so, das summiert sich natürlich und das ist eine irre Zusatzbelastung für jemanden, der pflegt. Ja, und nur das, ich habe das ja jetzt gesehen, selber mit den neuen Anziehsachen immer. Mhm. Ich war jetzt die Nacht, ich habe versucht zu schlafen zum ersten Mal seit Sonntagmorgen, wo ich ja ursprünglich mal aufgestanden bin. Montag war ja gar nichts mit Schlaf. Und jetzt auch die Nacht hatte ich es versucht mal zu schlafen. Irgendwann um 4 habe ich es dann so geschafft einzuschlafen. Um 5 Uhr höre ich meinen Vater rufen. Mhm. Muss da neue Sachen haben, ist ja soweit okay. Klar, aber dann realisierst du erst, was deine Mutter alles geleistet hat, ja, ne, wenn du das jetzt hörst. Ja, dann ging es weiter. 6 Uhr war ich wach, 6:15 war ich wach, weil ein Socken fehlte. 6:30 sollte ich zur Bank. Ich meine, 6:30, okay, momentan, ich sag mal, ist ein bisschen daneben jetzt wegen der ganzen Situation. Aber ich sag mal, das ging ja über Jahre. Ja, klar, das zehrt natürlich ungemein an der Kraft. Benjamin, mir rennt ein bisschen die Zeit hier weg in der Sendung. Mir tut das sehr, sehr leid, was jetzt in eurer Familie passiert ist. Und das ist eine schwere Zeit für dich, das ist mir klar. Ja, mein Hauptproblem ist halt, ich muss erst mal sehen, wie es jetzt weitergeht überhaupt. Das ist ja, ich würde dir gerne anbieten, damit du in Ruhe noch ein bisschen sprechen kannst, jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen. Achso, ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Der heißt Peter heute Nacht und der würde dich jetzt gleich anrufen, wenn du auflegst. Kann noch ein paar Minuten dauern, aber vielleicht ruft er auch sofort an. Ja. So schnell kann ich sowieso nicht schlafen. Ja, Dann wünsche ich dir viel Kraft und alles Gute für dich und deinen Vater für die nächste schwere Zeit, die vor euch liegt. Ja, danke. Achso, und erstmal mein Kompliment, ist wirklich eine tolle Sendung. Vielen Dank. Sehr nett, dass du sagst, Benjamin. Alles Gute. Ich gucke öfter mal rein, ist wirklich weiter so. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Sven. Sven ist 32, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Sven, um was geht's bei dir? Ja, ich habe, ich glaube, so ein Problem mit der, ich glaube, ich bin sexsüchtig oder jagdsüchtig, sagen wir es mal so. Jagdsüchtig? Ja, ich glaube, es geht nicht mehr so wirklich um den Sex, aber um das Jagen, um das Kennenlernen und um das Höschen klauen. Bist du in einer Beziehung? Nein, bin ich nicht. Nee. Und wie viele Frauen hast du so im Monat? Im Monat, ne, kann man schwer sagen. Also ich habe jetzt aktuell, glaube ich, 7. Zwischen 6 und 7. Was heißt das? Die hast du gleichzeitig Affären, oder was? Ja, so kann man es nennen. Also 7 Affären gleichzeitig am Laufen? Genau, ja. Wobei also ich die täglich sehe oder so, ne? Also das kann man jetzt nicht sagen. Die eine sehe ich vielleicht 3-mal im Monat, die andere, weiß ich nicht, jeden zweiten Tag. Und neben diesen festen, ich sag mal festen, in Anführungszeichen festen Affären, die du da laufen hast, gibt es auch noch so One-Night-Stand-Geschichten? Nee, ich bin nicht so der Typ für One-Night-Stands, aber das ist so schwer zu sagen. Ich tausche die gerne mal aus. Also ich lerne täglich irgendwie neue Leute kennen und lüg's auch drauf an, Leute kennenzulernen. Internet oder Co. und ne, Tankstelle, sonst was. Tankstelle? Ja, ich bin so ein offener Mensch. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zur Tankstelle gehe. Und da ist eine Schöne, dann sprichst du die gleich an. Ja, genau. Ja. Na, eher so. Die 7 Frauen, die da sind um dich herum, ist denen klar, dass sie Affären sind? Oder gaukelst du jeder Frau vor, dass du mit dieser Frau nur zusammen bist? Nee. Also ich mache da schon klar, dass ich frei bin. Achso, also die fragen doch nicht groß nach, wer da noch ist. Und ich glaube nicht. Also die meisten haben auch Kinder und sind... Achso, dann bist du dann für die auch eine Affäre und willkommene Abwechslung? Ja, ich denke wohl. Sobald ich merke, dass es irgendwie mehr wird... Ja, dann gibt es dann halt den Laufpass, ne? Ich wollte gerade sagen, es kommt da sicher öfters vor, dass sich dann auch die eine oder andere Frau in dich verliebt und dann wird es für dich eng. Ja, genau. Und das ist ja mein Problem, was ich gar nicht ab kann oder nicht selber. Die Liebe. Nicht mehr so. Wann warst du das letzte Mal verliebt? Ja, ich war sogar schon verheiratet. Ach so. Wie lange verheiratet? 6 Jahre. Ah, ja. Und in den 6 Jahren treu gewesen? Ich ja, wirklich. Also, Sie nicht? Nein. Ah, ja. Ich glaube, deswegen ist das so mein Rachezug oder so. Also ich denke, da habe ich wirklich einen an der Waffel. Ach so, daher auch das Erlegen, das auf die Jagd gehen. Jagen irgendwie, keine Ahnung. Wie lange liegt die Ehe zurück? Die Ehe liegt drei Jahre jetzt. Ja, und seitdem läuft so dieses heftige Leben. Wobei, in den 3 Jahren habe ich erst eine Freundin gehabt, sage ich jetzt mal, zu der ich mich wirklich hingezogen gefühlt habe, wo ich zufrieden war, wenn ich bei ihr war und nicht, wenn ich mit ihr im Bett war. Ist es wirklich so simpel, dass du sagst, es geht darum, um irgendwie so Rache an den Frauen zu nehmen, weil ich damals enttäuscht worden bin in der Ehe? Nee, ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Wenn ich es wüsste, würde ich ja nicht anrufen. Ja, aber man kann ja gemeinsam erstmal ein bisschen spekulieren. Also wie, vor der Ehe, warst du da auch so ein Womanizer eher oder eher ein stiller und normaler Typ? Nee, war ich doch schon der Jäger. Der Jäger? Aber da ging es eher drauf, wirklich mit der ganzen Frauenwelt zu schlafen, die es so gibt. Das war so ein Sport und hört sich blöd an, ne? Also im Gegensatz zu Benjamin, der gerade sein Problem da erzählt hat. Ja, gut, das ist natürlich ein ganz anderes schlimmes Problem. Und schäme ich mich ja schon fast, hier anzurufen. Aber nee, das ist nett, dass du sagst, aber so ist halt diese Sendung. Wir haben halt wechselnde Themen und so ist das Leben. Alles passiert gleichzeitig und nebeneinander. Insofern kann man das hier auch so besprechen. Aber es ist nett, dass du sagst, finde ich sehr nett. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass es ja gar nicht mehr fast um diesen Geschlechtsakt und vielleicht den Orgasmus oder weiß ich was geht, sondern einfach um, die habe ich jetzt. Ja, irgendwie schon, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch, weil ich wirklich mich nach einer festen Freundin sehne. Aber dann verstehe ich nicht dieses Modell mit den Affären. Dann wäre es doch viel logischer, wenn du immer wieder neue, ganz neue, ganz neue, so hast du die doch sowieso schon, die Affäre. Ja, ich weiß nicht, dieses Kennenlernen ist ja ganz interessant und richtig toll und keine Ahnung. Und irgendwie ist die Frauenwelt auch so, dass die, tut mir leid, Frauenwelt, die jetzt hier mithören, aber die sind aber auch irgendwie darauf aus, dass man mit denen in die Kiste hüpft. Ja, viele schon, aber... In den letzten 3 Jahren habe ich jetzt so 2 oder 3 Frauen kennengelernt, die das jetzt nicht sofort nach dem ersten, zweiten Treffen haben wollten. Ah, ja. Die fand ich dann schon noch viel interessanter. Ja. Ich finde die Frauen noch eher langweilig, wenn es dann sofort passiert. Du hast gerade gesagt, es gab nach der Ehe eine Frau, wo du dich so hingezogen gefühlt hast. Ja, 2 eigentlich. 2. Ja. Aber eine feste Freundin. Eine feste Freundin? Wie? Das war deine feste Freundin dann, oder wie? Ja, sie hat schon mit so einer Affäre gestartet und war dann schon danach so... Ja, und warum ist das kaputt gegangen? Ja, naja, sie kam gerade auch erst aus so einer Beziehung und hatte sich gerade erst getrennt, weil ja die Beziehung irgendwie im Sande verlaufen ist. Das ist ja kein Grund, dass es schlecht läuft zwischen euch. Nö, das nicht, aber sie war auch eigentlich eher auf den Trip, dass sie noch viele Sachen ausprobieren. Ach so, sie wollte gar nicht da. Das heißt, du hättest dich schon darauf eingelassen, auf eine neue Beziehung, aber sie wollte nicht. Ja, genau. Wir haben erst auf so eine Affäre, aus einer Affäre ist das dann entstanden und dann hat sie irgendwann gesagt, hör mal, der goldene Käfig, der berühmte, das ist dann nicht so viel. Also ich habe immer noch guten Kontakt mit der und wir schlafen auch ab und an miteinander, aber ist nicht mehr dasselbe. Vielleicht liegt es auch daran, wo und wie du die Frauen, ich sag jetzt mal das ganz untermannt, rekrutierst, dass du da natürlich eher vielleicht auf die triffst, die auch es nur auf Sex angelegt haben. Und nicht auf eine längere Sache und sich verlieben wollen. Glaubst du, dass du dich noch richtig verlieben könntest? Nee, im Moment glaube ich nicht. Im Moment denke ich, dass mein Herz ziemlich tot ist. Das ist natürlich eine traurige Feststellung mit 32. Ja, ich weiß, also ich bin auch nicht froh drum. Hast du jeden Tag irgendwie eine Frau um dich herum von denen? Nö, ich bin auch ziemlich eingespannt beruflich, aber ich könnte es haben, wenn ich so möchte. Wenn du anzugeben. Ja, klar, das ist mir schon klar. Wenn du 7 heiße Nummern da im Handy hast, ist das natürlich gar kein Problem. Was könnte geschehen, was müsste geschehen, damit du ein bisschen auf eine andere Schiene kommst? Ja, gute Frage. Richtige Frage. Mhm. Auf jeden Fall nicht, wenn dich eine Frau interessiert, mit der gleich in die Kiste gehen. Ich glaube, das ist gleich der Killer, wenn man in so einer Situation ist wie du. Hört sich jetzt total blöd an irgendwie. Ich meine, nee, also als Mann ist natürlich viel Sex und viel Geld. Das ist genau das, was man haben will. Aber aber das macht es ja auch spannend. Auch für uns Kerle macht es das ja auch spannend, wenn man nicht sofort in die Kiste geht, sondern sich allmählich rantastet an die Geschichte. Finde ich viel spannender. Es sei denn, man will nur Sex und ist auch an nichts anderem interessiert. Aber in dem Moment, wo man anfängt, sich zu verlieben, finde ich das viel spannender, wenn man diesen Sexkram erstmal schön zur Seite legt. Ja, ich sag ja, ich mache ja nicht mal Sex mit denen. Also ich bin ja eher dann schon so der Typ, der Programm braucht. Also ich brauche mal ein Kino, mal das leckere Essen gehen, mal Theater, mal dies, mal das, mal einfach nur ein Spaziergang, mal Fernsehen. Und ich brauche auch nicht den Sex. Aber irgendwie, bei mir ist das ja so, weil ich ja fast täglich eine andere habe von denen und die Mädels nicht. Also ich komme zu den Mädels ja dann vielleicht einmal die Woche und die Mädels sagen dann, boah, klasse, jetzt kommt der mal einmal die Woche, jetzt will ich den noch haben. Klingt im ersten Moment als paradiesischer Zustand für einen Typ. Letztendlich ist es aber kalt und öde und leer. Richtig. Ja, so ist es. Wenn du das einfach runterfährst, wenn du dich mehr distanzierst von diesen Frauen und einfach nicht mal so viele, ich sage es mal auch nur mal in dicken Anführungszeichen, am Laufen hast um dich herum. Wäre sicher auch eine Therapiemaßnahme. Ja, vielleicht. Also ich habe mich auch schon von einigen getrennt. Also ich einfach mal ein bisschen runterschrauben, mal sehen, was dann passiert. Die Augen aufhalten für eine Frau, die wirklich interessant ist, die dich auch interessiert, so als Typ. Die interessieren mich ja alle irgendwo in den ersten 2 Treffen, 3 Treffen. Das sind immer irgendwie, ich weiß nicht, die eine hat wunderschöne Augen, die andere hat andere Vorzüge, die eine ist total lustig oder sonst was und irgendwie, weiß ich nicht. Ja, natürlich ist es auch... Es passiert auch nicht alle Tage, dass man einen Menschen trifft, in den man sich wirklich verliebt. Das dauert natürlich auch eine Weile. Aber da muss man auch offenen Auges sein und darf sich vielleicht nicht so zudröhnen, wie du das jetzt tust mit den Frauen und die Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst. Ich weiß nicht, ich würde so intuitiv sagen, Sven, dass du dich mehr zurückziehen müsstest erstmal. Und dann, wenn dich eine Frau interessiert, dass du, wie gerade gesagt, erstmal sehr langsam an die Sache rangehst. Würde ich so sagen. Ziemlich leicht gesagt, ne? Das ist leicht gesagt, ja klar. Aber du kannst das natürlich, du müsstest dich erstmal dazu entschließen, sonst geht es natürlich überhaupt nicht. Ja, ich versuche ja gerade aus meinem Alltag zu entfliehen, indem ich das mache mit den Mädels. Ja, das ist natürlich auch nicht das Richtige. Jetzt muss ich aber Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Lieber Sven, wir haben lange geredet. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Auch, ne? In der Technik Thomas Widdig und morgen heißt unser Thema Hochzeitsnächte. Ich möchte gerne mit euch über besondere Vorkommnisse in eurer Hochzeitsnacht sprechen. Um eins